Dies sind unsere Schlagzeilen. Über 1000 Besucher bei Holthofer Weihnachtsmarkt, Verkehrsunfall in Nienburg und Langdamm holt Herbstmeisterschaft. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie am Mikrofon Philipp Moritz. Der Finanzausschuss der Samtgemeinde Mittelweser trifft sich morgen zu einer öffentlichen Sitzung. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Feuerwehrhaus Diethe. Es geht unter anderem um das Investitionsprogramm 2015 bis 2019. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Am vergangenen Samstag fand nach über 10 Jahren im Nienburger Ortsteil Holthof wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Über 1000 Besucher waren der Einladung des Ortsrates gefolgt. Alle örtlichen Vereine waren aktiv am Markt beteiligt. Dazu Ortsbürgermeisterin Cornelia Feske. Ich kann gar nicht sagen, wie ich mich darüber freue, dass das so eine gelungene Veranstaltung gewesen ist. Allein das Ambiente hier mit den Fachwerkhäusern, den kleinen Hütten, der Weihnachtsbaum, die Beleuchtung, die Menschen, die so freundlich sind und hierher gekommen sind und das angenommen haben, das Angebot. Und die Holthofer Vereine, die mitgezogen haben und alle zusammen zeichnet das unser Holthof aus, das zusammenhält und menschlich ist. Und ich freue mich ganz toll darüber. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der Kreuzung Norder-Torst-Triffweg und Kreher Weg. Ein 18-jähriger Steimker kollidierte auf der Realkreuzung mit einem aus Richtung Dr. Frankstraße kommenden Toyota. Während der Steimker unverletzt blieb, musste die Fahrerin des Toyotas ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Nienburg nahm lediglich auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden ist bislang unklar. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Mit einem in der Höhe nicht erwarteten 12:0 Auswärtssieg in Wolfenbüttel machte das A-Team des Startclub Langendamm die Herbstmeisterschaft in der Niedersachsenliga klar. Es war ein kurioser Tag. 7 Spiele gingen über die volle Distanz, aber alle wurden gewonnen. Nicht so positiv lief es für das B-Team der Langendammer. Dieses musste mit einer unglücklichen Niederlage in Hameln die Hinrunde in der Bezirksklasse 3 beenden. Mit 5:7 hatten die Gastgeber aus der Rattenfängerstadt am Ende die Nase vorn. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.